Laut dem Bericht von News 1 in Südkorea veröffentlichten 6 Bürgerinitiativen, darunter das Kampfkomitee Songju für den Widerruf der Stationierung von Saat, das Bürgermaßnahmekomitee der Stadt Kimchon gegen die Saat-Stationierung und das Notmaßnahmekomitee für die Verteidigung der heiligen Städte des Won-Buddhismus Songju am 29. Juli einen Kommentar über die widerrechtliche Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems Saat durch die südkoreanische Regierung.